verletzt. Man jagt dich mit jeder List, weil du für sie eine Trophäe bist. Von dir wissen sie nicht viel, für sie bist du ein Fossil. Ein wildes Tier, was sich noch wehrt, das man in ein Käfig sperrt. Sie sagen, dass bald dein Ende naht, du bist der Letzte deiner Art. Doch solange noch weiße Wölfe leben, wird der Sturm sich neu erheben, bis das Volk dann nach Vergeltung schreit. Nur eine Frage der Zeit. Solange noch weiße Wölfe leben und nach ihrer Freiheit streben, führt der Weg zu ihrem Sieg. Durch einen heiligen Krieg. Seit tausenden von Jahren lebst du wie die Vorfahren. Und jetzt wirst du verbannt aus deinem eigenen Land. Doch du lässt dich nicht belehren, wirst dich bis zum Letzten wehren. Denn solange noch weiße Wölfe leben, wird der Sturm sich neu erheben, bis das Volk danach Vergeltung schreit. Nur eine Frage der Zeit. Solange noch weiße Wölfe leben und nach ihrer Freiheit streben, führt der Weg zu ihrem Sieg durch einen heiligen Krieg. Durch einen heiligen Krieg.